Was ist amüsanter als ein Tupperabend oder der Tatort? Das ist Radio Marabu, via mi amigo, jeden Abend ab 21 Uhr. Wir haben Sonntag, wenn ihr uns dort hört, Marcel Fischer am Mikrofon, zu Gast Herfanen Brink. Ah! Da war es wieder. In dieser Stunde gibt es etwas zur Geschichte von Radio Team Gold. Bei diesem Sender hat Herfanen Brink fast 20 Jahre moderiert. Außerdem ein 30 Minuten Nonstop Music Blog und dann natürlich der zweite Teil unserer amüsanten Unterhaltung. Und jetzt die Rolling Stones. Gerade haben wir sie gehört mit Doom and Gloom und das ist das zweite neue Stück ihrer Greatest Hits. Das ist One More Shot. Jagger, Baby! Ich auch, Radio Marabu hier. You got me doing something I thought I never would do. Give me one more shot. And it's all I got. Give me one more shot and take me back. I'm all yours, Jack. Yeah, you got me freaking. Yeah, I'm overheating. Wie wir gelacht haben, als die Rolling Stones vor 20 Jahren, da waren sie so um die 50, einen Plattenvertrag für die nächsten 10 Jahre bei Virgin unterschrieben haben. Da sind die ja 60 und gehen immer noch auf die Bühne. Jetzt sind sie 70 und gehen wieder auf die Bühne. Das war Musik aus ihrer neuen Greatest Hits One More Shot. Und das sind die Black Keys auf Radio Marabu Europe's Alternative Music Lonely Boy. Well, I'm so above you. Welcome to this program. Radio Marabu. You can't bring yourself to look me in the eye when we say goodbye. No love lost, no tears shed when we talk anymore. The feet I spent on times we meant to take for ourselves. What did I do to trouble you? I'm left on the shelf. Nonstop, 30 Minuten Nonstop Marabu. Marabu mit Marcel Fischer. She said use your hands and I spent time with no one. Hi, this is Roberts from Black Rebel Motorcycle Club, and this is a 30-minute non-stop music block on Radio Marabou. Sixties. Marabu. Since you've been gone, an awesome change has come about. My life is different now. I'm not the same without you. I'm evolving at a really astounding rate of speed into something way cooler than what I was before. I feel much stronger than I have in years. My mind is sharp and my spirit's sound. Now people tell me the shape of my face is changing. I've grown an inch taller since July. What in the world is going on? Please tell me. Without you, I now have eyes to see some other destiny. A future scape. Now I know what I Usher, Donald Fagen, Beatles, Black Rebel Motorcycle Club, die 1975, Toy, Black Keys und die Rolling Stones, das waren 30 Minuten Nonstop Marabu. Mein Gast heute, Herr van den Brink. Lange Zeit war er bei Radio Teen Gold. Gegründet wurde Radio Teen Gold 1988 von dem Vara-Disc-Jockey Jeroen Seur und der erste DJ on Air war Rob van Someren. Der Sender durfte in Holland nicht offiziell an den Start gehen, drum hatte er eine italienische Lizenz und sendete sein Programm eigentlich für Mailand auf UKW. Mit dieser UKW-Frequenz kam man dann in die holländischen Kabelnetze. Anfangs hieß der Sender nur Radio Teen. Es gab eine ganze Reihe populärer Discjockeys: Ferry Maat, Adam Curry, Daniel Decker, Peter Reisenbrei, Rob de Mink, Ron Bishop, Eddie Kerr, Dave Donkerford, Jos van Heerden, Mark de Brouwer und dann natürlich auch Herr van den Brink. Große Zeit des Senders war in den 90er Jahren, da hatten sie eine elendstarke Mittelwellenfrequenz 675. Darauf konnte man Radio Teen auch in Deutschland perfekt hören und da gab es einen Oldie-Mix, Radio Teen Gold hieß man da. Dann kamen ein paar Jahre auf UKW, diese Frequenz hat man dann aber bei einer Neuausschreibung verloren und seitdem sendet Radio Teen nur noch im Kabel, mittlerweile aber auch wieder auf Mittelwelle. Interessant, obwohl der Sender heute nur noch im Auto auf Mittelwelle empfangbar ist, hat er in Holland immer noch eine ganze Reihe von Hörern. Das Programm ist immer noch musikalisch relativ abwechslungsreich. Die großen Zeiten der Discjockeys sind aber weg. Heute ist es ein sehr einfach gemachtes Formatradio. Aber immer noch zu hören, Radio Teen NL. Da war es wieder. Radio Teen, der erste offizielle holländische Privatsender. 1988 an den Start gegangen und welcher Sender war da schon 4 Jahre alt? Ganz klar, euer Radio Marabu. Wir werden in 2 Jahren 30 Jahre. Wie alt Herr van den Brink heute ist, frage ich ihn nicht. Wir spielen aber tolle Platten gleich hier auf Radio Marabu. Zuvor gibt es aber noch einen Herbstkuschler. Den suche ich jetzt gleich mal raus. Auch 2012 kuscheln wir uns durch den Herbst. Kurze Tage, lange Nächte. Zeit fürs Radio. Radio Marabu präsentiert in jeder Show einen handverlesenen Herbstkuschler. Unsere DJs tauchen ab und heben Perlen aus unserem Musikarchiv. Die Marabu Herbstkuschler. Für lange Nächte. Jetzt auf Marabu. Radio Marabu jetzt auch auf dem Smartphone. Mit TuneIn gibt es eine Android-App, mit der man ca. 50.000 Internetradios und etwa 1 Million Podcasts auf Android-Smartphones hören kann. Sucht im Google App Store nach TuneIn.player, kleingeschrieben, und installiert das Teil. Trotz der Masse der empfangbaren Sender ist die Auswahl recht übersichtlich. So könnt ihr dann natürlich auch Radio Marabu auf eurem Smartphone hören. Mein Name ist Hieronymus. No Money, das ist Radio Marabu. Eine Spende für uns? Die Spendenbescheinigung gibt es von uns. Die Spendenbescheinigung gibt es von uns. Und das Finanzamt ist ganz traurig. Das ist ein Marabu Herbstkuschler. Einen schönen Song habe ich jetzt von einem Künstler, welcher auch sehr, sehr viel in Holland zu tun hat. Ich glaube, er lebt sogar dort. Er kommt eigentlich aus Kanada, hatte in den 70er Jahren einige größere Hits in den Staaten. In den 80ern folgten einige vor allem in Europa und vor allem in Holland. Hier ist Gino Vanelli, Hurts to be in Love. Marcells Herbstkuschler. Oh, Hobbs Alternative Music zu Gast. Bei mir heute Ger van der Brink. Wir haben in der ersten Stunde schon ein bisschen miteinander geplaudert über die alten Zeiten bei Radio Teen. Willkommen zurück. Willkommen zurück. Genau, wir wollen es uns gesellig machen. Wieso kannst du so gut Holländisch sprechen? Ja, das kommt vom Radio hören damals. Ja, ich wirklich? Mit Radio Teen. Ich habe erst gedacht, es ist ein deutscher Sender. Da lief ja, wie gesagt, nur Musik und Jingles. Und irgendwann kam dann aber Amsterdam dazu als Jingle, so als Adress-Jingle. Und da wurde mir klar, aha. Und dann fingen auch Leute an zu moderieren. Und ich habe das eigentlich ganz gut verstanden. Okay, prima. Und weißt du eigentlich, dass die olympische Sportler aus Deutschland sind ganz große Fans von dir? Ja, stimmt. Ja, das ist weil die haben alle meine Namen auf die Shirts. Genau. Ja. Genau. Ja. Steht. Also wie gesagt, darum ist es ja auch wichtig, dass du heute hier zu Gast im deutschen Radio bist, weil jeder Sportfan in Deutschland liebt Ger. Ja. Genau, hat es auf seinem Shirt. Ich denke, wir spielen eine wunderbare Platte, eine längere Platte, können wir noch ein bisschen vor uns hinlachen. Wollen wir New Order spielen, Blue Monday? Ja. Was hältst du von Blue Monday, so ein Montagsmuffel? Ja, ich, wie sagt man das? Nein. Ich hab kein Wörter dafür. Nein, ich bin Montag gut gelaunt. Ach, du bist Montag gut gelaunt, ja, das bin ich auch immer. Jeden Tag gut gelaunt. New Order hier mit Blue Monday. We'll be right back. schöne lange Platte, kann man Bier zutrinken. Ne? Ja, das haben wir auch gemacht. Haben wir gemacht. Läuft einfach so dahin. New Order, Blue Monday hier auf Radio Marabu. Herr Kehr van der Brink ist zu Gast bei mir. Und eine Frage natürlich, du bist jetzt bei einem Sender namens Den Haag FM. Das stimmt. Hat vielleicht der eine oder andere Hörer von Radio Marabu schon mal gehört, weil ja der Viktor Alders, unser Kollege von der Happy Hour, hier bei Den Haag FM arbeitet. Was machst du bei Den Haag FM? Ich mache eigentlich sehr vieles. Ich mache ein Programm am Morgen und am Mittag. Morgens ab 10 bis 12 und am Mittag bis ab 2 bis 4. Und das ist ein Musikprogramm mit ein paar Items. Aber alles, die Musik, das ist das Wichtigste im Programm. Das ist ja etwas, wonach sich viele Hörer in Deutschland sehnen, handverlesene Musikprogramme, machen wir ja auch bei Marabu, also Programme, wo der DJ im Prinzip den einen oder anderen Song hinzufügt. Ja, und was für Songs spielst du dort zum Beispiel? Ja, wenn ich, ich gucke, was so all kommerziell ist und dazwischen... Da plane ich öfters ein paar Songs, die nicht so oft mehr auf dem Radio zu hören sein. Und du machst das auch immer so ein bisschen themenbezogen? Ja, ich habe ein Item, das heißt die Hit-Trick. Und das sind drei Platten, die miteinander verbunden sein durch ein Thema. Und ja... Manchmal nehme ich was aus der Zeitung, was aktuell ist. Und ich habe gestern zum Beispiel gehört, da ging es um Urlaubsinseln und da lief von Steady Urlaub, Dan. Urlaubsinseln. Ja, genau. Ja. Das war zum Beispiel so ein Thema. Das ist ja eine feine Geschichte. Es gibt noch ein anderes Item, das habe ich heute früh bei den Haag FM gehört. Das war so ein Disco-Klassiker. Das ist eine alte Diskothek hier. Ja, wir haben hier eine Diskothek in Den Haag, das gehabt im 70er, 80er und 90er Jahre und das war der Marathon und in dem Marathon wird ganz spezielle Musik gespielt. Die DJs da, die haben immer Importmusik aus Kanada, Amerika, Maxis. Italien, überall. Und wir haben einen Moment in meinem Sender, in meinem Programm, dass wir, das nennen wir das Marathon-Moment und dann spiele ich eine Platte. Sind das Platten aus deiner privaten Sammlung? Nein, nicht richtig. Wir haben das vor ein paar Jahren beieinander gesucht und wir haben ein ganz großes Bestand mit den Platten. Hast du eine eigene Plattensammlung? Sicher? Ja, sicher. Ich habe ganz viele Platten noch, Vinyl. Ja. Und spielst du hier manchmal auch was von Vinyl oder geht das im digitalen Zeitalter nicht? Das machen wir noch auf Radio Marabu. Ja. Allerdings die Titel, die du jetzt, doch das Stevie Wonder vorhin, der kam von Vinyl. Ja. Das hört man dann auch am Knistern. Ein mögliches Item, was man auch machen würde, wäre Krieg zum Beispiel. War. Was würden dir da jetzt so spontan für Titel einfallen? Oliver's Army. Oliver's Army von Elvis Costello. Mir auch. Dann spielen wir. Yeah. alte Elvis Costello, ausgewählt von Per van der Brink. Du stellst auch die aktuelle Musik bei Den Haag FM zusammen. Da haben wir was gemeinsam. Muss ich bei Radio Marabu auch machen. Muss ich machen, sagst du. Ja, ich sag mal so. Also ich selbst gebe schon zu, dass mir von den aktuellen Sachen zunehmend weniger Titel gefallen. Leidest du da auch drunter? Oder nein, ist es nein, absolut so, dass nicht. Du da auch bei diesen Hochglanz-Pop-Sachen, also bei Lady Gaga, muss ich sagen, habe ich Probleme. Ja, ich auch. Ja, es gibt ein paar Artisten, die mich nicht so viel mehr sagen, aber... Nimm mal so, wenn wir so über aktuelle Musik sprechen, so ein paar der aktuellen Titel der letzten Zeit, die dir so richtig gut gefallen haben. Ja. Also die jetzt auch auf Den Haag FM zum Beispiel laufen. I Follow Rivers. Lucky Lee. Ja, das spielen wir auch. Out to the Bouncer, you know that? Das kenne ich nicht. Oh, okay. Ja, dann gleich noch spielen. Asteroids Galaxy Tour. Ja, yeah. Ja, das wäre zum Beispiel ein Titel, da kann man sagen, in Deutschland auf dem kommerziellen Radio undenkbar. Viel zu wild, das, viel ja, zu alternativ. Undenkbar. Und Marabu spielt das? Wir spielen es, ja. Okay, wir haben es auch schon zu Gast gehabt, ja. Also das ist, fällt mir ja sowieso auf bei Den Haag FM, dass da auch öfters mal Bands laufen, wie auch die Editors oder so, die bei uns in Deutschland zumindest im kommerziellen Rahmen nicht zu laufen. Also ich quäle mich rum, obwohl ich bis vor 5-6 Jahren auch noch viel Top 40 Radio gehört habe mit diesen ganzen Künstlern wie jetzt Tayo Cruz, die wie so ja alle sehr, sehr gleich klingen. Ja, stimmt. Das ist bei der kommerziellen Popmusik im Moment ein großer Stillstand, aber vielleicht ändert sich das. Glaubst du, dass sich das wieder ändert? Ich weiß nicht. Aber wenn man als Musikprogrammeur, wie wir sind, immer sorgen für ein paar Überraschungen zwischendurch, dann geht das gut. Wie stellst du das zusammen? Du hast eine Hot Rotation List mit Titeln, die sehr oft laufen. Wie viele sind das ungefähr? Das sind ungefähr 30, 30 Titel. Und eine Low Rotation List von ungefähr 60 Titel. Und die kommen, ein Titel kommt eins in der zwei Tage vorbei oder sowas. Ja, so ähnlich ist das bei uns auch. Wie oft laufen und die High Rotation, die kommen 3 oder 4 Mal pro Tag. Und das muss auch sein. Ja, ja, ich finde. Ich finde das auch, damit die Wiedererkennung so ein bisschen gegeben ist. Ja, wir haben noch einen Song, den wir zum Schluss spielen. Nee, eins fällt mir noch auf, du bist auch Station Voice. Du sprichst auch wunderbare Station Voice. Was ist das? Wie können wir das für die Hörer übersetzen? Also du sprichst... Station Voice? Ich mache alle Promos und ich spreche alles ein, was einzusprechen ist. Und sprich doch auch mal was für Radio Marabu ein. Mache ich. Radio Marabu. Von Geer van de Brink. Und jetzt kommt noch ein Song zum Schluss. Der Fly nicht, Away. Der ist nichts für mich, weil ich habe Flugangst. Aber ich fahre jetzt. Alles klar, Lenny Kravitz. My man.